Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. I hope you're as happy as we are here in Sao Paulo. Ich hoffe, du bist genauso glücklich wie wir hier in Sao Paulo. We are happy because we believe in the maturity in Jesus Christ. Wir sind glücklich, weil wir an die Reife in Jesus Christus glauben. And we are happy because we stopped living like immature little babies. Wir sind glücklich, weil wir aufgehört haben, wie unreife kleine Babys zu leben. Because that doesn't make anybody happy. Denn das macht niemanden glücklich. Maturity brings deep, deep joy. Reife bringt eine große, tiefe Freude. So, now let us continue. Machen wir nun weiter. Here is what the Apostle Paul continues to talk regarding this immaturity and maturity. Hier spricht der Apostel Paulus weiter über Unreife und Reife. So look, verse 2. Vers 2. I had to nurse you and feed you with milk. Ich musste euch stillen und mit Milch ernähren. Not with the solid food of more advanced teachings. Nicht mit der festen Nahrung fortgeschrittener Lehren. Because you weren't ready for it. Denn ihr wart dazu nicht bereit. That's sad. Das ist traurig. I think a statement like this is very sad. Ich denke, dass eine solche Aussage sehr traurig ist. Paul is basically saying, I wanted to give you deeper teaching, but I couldn't. Im Grunde sagt Paulus damit, ich wollte euch eine tiefere Lehre geben, aber ich konnte es nicht. So in other words, Paul is saying, I have to keep giving you the bottle. Mit anderen Worten sagt Paulus, ich muss euch weiterhin die Flasche geben. But I had incredible big steak ready, but sorry, you couldn't eat it. Obwohl ich ein unglaublich großes Steak vorbereitet hatte, aber leider konntet ihr es nicht essen. So look. Also schau. If you look at a baby and say, ah, oh, I have to give the baby the bottle. Everybody understands. Wenn du ein Baby betrachtest und sagst, oh, ich muss dem Baby das Fläschchen geben, versteht das jeder. But if you have an adult child, wenn du aber ein erwachsenes Kind hast, and everybody sits down for lunch, und sich alle zum Mittagessen hinsetzen, and they're all getting ready to cut the big, fat, juicy steak, und bereit sind, das große, fette, saftige Steak anzuschneiden, and you say, ah, no, sorry, my 21-year-old child can't eat that. Und du sagst, nein, tut mir leid, mein 21-jähriges Kind kann das nicht essen. I have to feed him the bottle. Ich muss es mit der Flasche füttern. Everybody would know something is seriously wrong. Dann weiß jeder, dass etwas ganz und gar nicht stimmt. Why is it so obvious in the natural, but not so obvious to us in the spiritual? Warum ist es im Natürlichen so offensichtlich, aber im Geistlichen nicht? Think. Überleg mal. It is obvious if a 21-year-old person has to get a baby bottle, something is wrong. Es ist offensichtlich, dass etwas nicht stimmt, wenn ein 21-Jähriger ein Babyfläschchen bekommt. But if a Christian who's been for 20 years still lives self-focused, we just say, oh wow, that's just how he is. Wenn aber jemand seit 20 Jahren Christ ist und immer noch egozentrisch lebt, sagen wir einfach, na ja, so ist er halt. No, that's not how he is. Nein, so ist er nicht. He needs to stop being self-focused and he can eat the steak tomorrow. Er muss aufhören, egozentrisch zu sein, dann kann er morgen sein Steak essen. Look what Paul says. Schau, was Paulus sagt. He says, they were not ready for the more advanced teachings. Er sagt, sie waren nicht bereit für die fortgeschrittenen Lehren. Do you know, I wonder. Ich frage mich. If the Corinthians would have been less selfish, we would have had an incredible different letter to the Corinthians. Wenn die Korinther weniger selbstsüchtig gewesen wären, hätten wir einen ganz anderen Brief an die Korinther bekommen. I mean, I thank God for the letter to the Corinthians, we can learn many things. Ich danke Gott dafür, dass wir durch den Brief an die Korinther viele Dinge lernen können. But if Paul wanted to give them advanced teachings and couldn't, I wonder if he wanted to write it to them too. Wenn Paulus ihnen aber fortschrittliche Lehren geben wollte und das nicht konnte, frage ich mich, ob er ihnen das dann schreiben wollte. If this is true, wenn das stimmt, then it could be that we today suffer, dann könnte es sein, dass wir heute leiden, because they were spiritually immature. Weil sie geistlich unreif waren. So does that mean that there are people who suffer because you were spiritually immature? Yes, I believe so. Heißt das also, dass es Menschen gibt, die leiden, weil du geistig unreif bist? Ja, ich glaube schon. We have to understand no man is an island to himself. Wir müssen verstehen, dass kein Mensch eine Insel für sich allein ist. My spiritual immaturity will affect other people around me. Meine geistliche Unreife beeinflusst andere Menschen um mich herum. This alone should make me so desperate to leave spiritual immaturity. Das allein sollte mich schon dringend dazu bewegen, meine geistliche Unreife zu verlassen. Look what he continues to say. Schau, was er weiter sagt. Because you weren't ready for it. In fact, you were still not ready to be fed solid food. Weil ihr noch nicht reif dafür wart. Ihr seid tatsächlich noch nicht bereit, mit fester Nahrung gefüttert zu werden. So when he was among them, they were not ready. And now, so much time later, when he writes a letter, they're still not ready. Als er bei ihnen war, waren sie also noch nicht bereit. Und jetzt, so viel Zeit später, als er einen Brief schreibt, sind sie immer noch nicht bereit. May God help us that this will never be said about us. Möge Gott uns helfen, dass dies nie über uns gesagt wird. May the Lord never have to say, you know, 3 years ago you were not ready for the deeper advanced teachings and today you still are not. Möge der Herr niemals sagen müssen, weißt du, vor 3 Jahren warst du nicht bereit für die tieferen, fortgeschrittenen Lehren und heute bist du es auch noch nicht. When I recorded my course Walking in Perfect Love in German, als ich meinen Kurs in Liebe leben auf Deutsch aufzeichnete, and after finished all the 26 lessons, und alle 26 Lektionen abgeschlossen hatte, I thought everything was ready. Dachte ich, alles sei fertig. And then I traveled for a while. Doch dann war ich eine Weile auf Reisen. And then God began to speak to me. Da begann Gott zu mir zu sprechen. And I had to record another lesson. Und ich musste eine weitere Lektion aufnehmen. And I'm not going to tell you the whole lesson, but I'm going to tell you the main idea. Ich werde dir nicht die ganze Lektion erzählen, aber den Hauptgedanken. That if love is truly the most important thing in life, wenn Liebe wirklich das Wichtigste im Leben ist, if walking in true agape love is really the most important thing in life, wenn das Leben in wahrer Agape-Liebe wirklich das Wichtigste in unserem Leben ist, then we should look for every opportunity to grow in walking in love. Dann sollten wir nach jeder Gelegenheit suchen, um in der Liebe zu wachsen. But instead, every day we reject opportunities. Stattdessen lehnen wir aber jeden Tag Gelegenheiten ab. And God really began to speak to me. Gott begann wirklich zu mir zu sprechen. I give you one thought. Ich gebe einen Gedanken von mir. What would happen if I change my focus? Was würde passieren, wenn ich meinen Fokus ändern würde? And my attitude. Und meine Einstellung. And if I would have this attitude. Wenn ich diese Einstellung hätte. Jesus, let me be aware of every opportunity to grow to walk in love. Jesus, lass mich jede Gelegenheit wahrnehmen, in der Liebe zu wachsen. Do you know what could happen? Weißt du, was passieren könnte? Instead of being upset at the jerk who cuts me in traffic, anstatt mich über den Idioten zu ärgern, der mich im Verkehr schneidet, I would say, Jesus, I thank you so much that you've just given me another opportunity to grow in love. Würde ich sagen, Jesus, ich danke dir so sehr, dass du mir gerade eine weitere Gelegenheit gegeben hast, in der Liebe zu wachsen. Instead of being upset about my frustrated relationship and trying to get out of it, anstatt mich über meine frustrierte Beziehung zu ärgern und zu versuchen, aus ihr herauszukommen, I would say, Jesus, I'm thanking you for this bad relationship for giving me an opportunity to grow in love. Würde ich sagen, Jesus, ich danke dir für diese schlechte Beziehung und dafür, dass du mir eine Gelegenheit gibst, in der Liebe zu wachsen. We'll mature quickly. Wir würden schnell reifen. And we can quickly have the deeper advanced teachings. Und wir könnten schnell die tieferen, fortgeschrittenen Lehren bekommen. See you tomorrow. Bis morgen.